Ja, denn ich gedenke ihrer, wie sie waren, und nicht mit dem weibischen Gewinsel einiger überlebender Eingebildeter, die sie von neuem morden, indem sie ihre Ideale und ihre wahren Glauben verfluchen. Doch sehen wir dies richtig. In welchem anderen Land der Welt hatte der Narzissmus solch glorreiche Märtyrer? Wo sonst ist ein solch blutiges Verbrechen begangen worden? Die gegebenen Befehle, damit die Schüsse nicht außerhalb der Gebäude, in denen sich die Jungen befanden, gehört würden und die Kugeln nicht an den Mauern abprallen, lautete auf Ermordung durch Aufschlagen der Köpfe gegen die Mauern oder durch einen Schlag des Gewehrkolbens. Der Münchner Putsch war ein Kinderspiel verglichen damit, ebenso wie das Töten der Eisernen Garde in Rumänien. Nur in Chile, in diesem tragischen Land, hat man all dies vergessen. Dieses Blut hat Chile nie gerettet, niemanden hier. Dieses stolze Märtyrertum ist vergeudet worden. So, als ob man so viel Finsternis und solche Schmach vorzugsweise nicht zur Kenntnis nehmen möchte. Nun gut, der Präsident, der den Befehl, sie alle zu töten, gegeben hatte, ist nach Beendigung seiner Regierungszeit nach Europa gereist, um sich das Blut abzuwaschen oder es mit denjenigen Regierenden, die ihn empfangen haben, zu teilen. Sogar Mussolini hat ihn empfangen. Nur ein Staatschef hat dies abgelehnt: Hitler. Und hier in Chile war ich derjenige, der sich ihm gegenüber standhaft erwies. Nachdem einige Zeit vergangen war, nun schon während des Zweiten Weltkrieges, sandte er mir ein Buch über die Geschichte Chiles mit einer Widmung dazu, das er gerade geschrieben hatte. Ich sandte es ihm zurück und schrieb eine Bemerkung unter jene Widmung: Ich brauche es nicht zu lesen, weil ich weiß, dass Sie der bösartigste Mensch für meine Heimat und der Mörder der 60 Jungen sind, die sich im Seguro Obrero, der Arbeiterversicherung, ergeben hatten. Von dieser Seite des Buches machte ich eine Ablichtung und veröffentlichte sie in meiner Zeitung jener Kriegsjahre, Das neue Zeitalter. Darauf erhielt ich eine anonyme Zuschrift des ehemaligen Präsidenten, geschrieben auf dem Papier der Zeitung am Rande einer solchen Seite. In jenen Jahren beschuldigte ich nur Arturo Alessandri Palma des Mordes, doch weiß ich heute, dass dies so einfach nicht war. Hinter ihm stand jene unsichtbare Regierung, die ich schon erwähnte und die ich mit den Jahren und mit meiner diplomatischen Erfahrung nun besser kennenlernen konnte. Deshalb hat Alessandri sich wohl so sicher nach dem Mord fühlen und im Ausland durch jene Wissenden und Gutheißenden empfangen werden können, auch durch jene, die nicht so unterrichtet waren wie Mussolini. Es war wohl kein Zufall, sage ich mir, dass nur Hitler, der für uns das Licht auf diese Welt brachte, und nur ich hier in Chile unbestechlich geblieben sind. Er, weil er durch die Gnosis unterrichtet war, ich nur dank dem Schutzengel meines Blutes, das seit den Zeiten, bevor ich geboren wurde, schon dahin fließt. In diesem entfernten Flecken der Erde, in diesem Land des Südpols, wurde eigentlich die Praxis der Endlösung gegen den Narzissmus in Gang gesetzt, die sich bereits in den unechten Bündnissen der Volksfronten abzeichnete und die dann bis in unsere Tage hinein gegen die neuen Generationen gesunder Idealisten angewendet wird, um den geheimen und weltweiten Plan zu erfüllen, den die meisten Menschen nicht kennen. Es hat zu viele seltsame Ereignisse gegeben, zu viele mysteriöse Persönlichkeiten, wie jenes Individuum namens Droguet, das auf den Titelbildern der Zeitschrift jener Jahre mit dem typischen Gesicht eines jüdischen Raubvogels erschien, auf die Nazis zielend, um glaubhaft zu machen, dass der Mord die Entscheidung eines einzigen Mannes gewesen sei. Sicher, damit man in Verbindung mit dem Mörder gleichen Namens nicht an ihn denken sollte, hat der Schriftsteller Carlos Droguet danach ein Buch geschrieben, das nichts gemein hat mit seinem späteren Werk marxistischen Zuschnitts. Auf jeden Fall ein schlechtes Buch über die massakrierten Nazis. 60 Tote auf der Treppe. Es gibt eine weitere Person, ebenfalls linksstehend, ein Oberst AD, der Freimaurer Caupolicán Clavel, der als Verbindungsmann der Nazis und dem Heer diente, der sich jedoch niemals aus der Kaserne herausbewegt hat, um diesen jungen Märtyrern beizustehen. 1941 hat der hohe Großmeister der Großloge von Chile, Hermogenes de Canto, ein Gesetz zur Ausweisung des Bruders Caupolicán Clavel di Natua verabschiedet, und zwar aus verschiedenen Gründen, die in einer für diesen Fall besonders veröffentlichten Broschüre dargelegt wurden. Er beendet diese Ausführungen damit, dass er ein dreifacher Verräter sei. Als Militär zuerst, danach als Politiker und schließlich als Freimaurer. Dieses Morden entspricht rückwirkend einem archetypischen Ereignis in der Geschichte des rituellen Verbrechens. Ein unheilvoller Gott, ein blutdürstiger Golem braucht das Blutvergießen als Darbringung von Opfern auf seinen Altären. Wie mit den Enthaupteten von Nürnberg, ebenso den Erhängten, den Opfern der palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon, dem Töten der polnischen Offiziere in Katyn, dem Massaker von Mons und Charleroi während des Ersten Weltkrieges. Dort wurden die Besten einer europäischen Jugend durch Verrat vernichtet. Ein Entschluss der unsichtbaren Regierung, wie in Chile. Und jedes Mal findet sich der geeignete Mann dazu, der nicht unbedingt darüber unterrichtet sein muss, was er in Wirklichkeit ausführt. In Gallipoli war es Churchill, hier Alessandri Palma.